Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gab und ich heiße euch herzlich willkommen zum fünften Teil zu Afrika und wir beginnen mit dem Jobe, mit der Flussfahrt auf diesem Jobe-Fluss. Das ist eine atemberaubende Landschaft, ja. Es kommt immer darauf an, wann ihr dort seid. Wir waren im Mai dort. Da ist das Wasser niedrig. Wenn das Wasser höher ist, dann habt ihr wirklich den vollen Fluss. Bei niedrigem Wasser habt ihr viele Flussbetten und ganze Inseln und dort kommen unfassbar viele Tiere hin. Also Büffel zu sehen, für ein Game Drive sicher cool. An dem Fluss könnt ihr sie zu der Zeit gar nicht übersehen, weil da kommen die Tiere von überall aus der Umgebung her, weil sie einfach wissen, dort haben sie genug Wasser. Es ist eine atemberaubende Landschaft. Und man kann wirklich ganz, ganz viel sehen und wir haben da so einen Sundowner gemacht. Das heißt, du fährst zum Nachmittag los, ja, und dann nimmst du dir vielleicht irgendwas zu trinken mit und dann kannst du noch den Sonnenuntergang genießen. Danach ist aus, also dann ist wirklich dunkel. Da macht dann so eine Bootsfahrt wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß, aber so mit dem Sonnenuntergang und einem Sundowner-Drink da zu haben, ist schon ziemlich cool. Man muss wissen, dass auch hier der Tourismus eindeutig Einzug gehalten hat, denn die Schiffe stauen sich. Ja? Also beim Game Drive fährst du mit den Jeeps um die Tiere rum, damit man ja alles sehen kann. Und hier fahren die Boote, also die große Boote, wo 30, 40 Leute drauf passen, so um die Inseln und um die Tiere herum, um hier besser sehen zu können. Kann auch sein, dass einfach mal eine Durchfahrt blockiert ist, je nachdem wie viel Wasser ist. Also da müsst ihr einfach wissen, zumindest dort, wo wir waren, da haben sich die Boote wirklich gestaut. Da konntest du Dutzende Boote sehen. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn ihr Mai herum, wann genau jetzt die Saison dann endet, weiß ich nicht. Aber wenn ihr so um diesen Dreh herum dort seid, solltet ihr das euch auf jeden Fall geben. Und am Ufer des Flusses, dort wo wir waren, ist dann immer ein Nationalpark und dort kann man eben so einen Game Drive machen. Das war dann tatsächlich unser erster richtiger Game Drive. So, jetzt sind wir da losgebrettert und das erste, was wir so gesehen haben, war eine Schildkröte, die groß war und sicher beeindruckend. Ich wusste ja nicht so wirklich, was man sich da eben von dem Ganzen erwarten kann. Und dachte mir dann so, okay, wie geht es jetzt weiter? Also wie viel Glück brauche ich, um da wirklich was zu sehen? Am Fluss war es klar und dann war so ein riesen Elefantentotenschädel. Der sieht aus, als wäre das so von einem riesen Affen, entweder Planet der Affen oder King Kong oder so. Und dann kam lang nichts. Ne? Da kam mal eine vereinzelte Giraffe, wo wir uns alle schon die Hälse verrenkt haben, um diese Giraffe zu sehen. Unser Fahrer war jedoch sehr gut, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Glück und die Fahrer haben miteinander kommuniziert. Was will ich damit sagen? Ihr müsst da wahrscheinlich Geduld haben. Ja? Es kann schon sein, dass ihr auf so einem Game Drive nichts seht und das sagen euch auch die Fahrer oder die Leute, die dort sind, weil sie eben das Risiko nicht eingehen wollen, dass ihr hier Geld zahlt und dann am Ende sagt, weiß ich nicht, ich will das Geld zurück oder ich bin schwer enttäuscht. Kann immer mal passieren. Es ist schon eben glückabhängig. Unser Fahrer ist da schon unter Anführungszeichen aggressiv an diese Stellen hingefahren und eben besser als die anderen und auch schneller. Deswegen hatten wir meistens einen sehr guten View, wie man auch auf den Videos sieht. Klar sind das jetzt keine Videos von Leuten mit professionellen Kameras, die dafür bezahlt kriegen und vielleicht alleine da rumfahren. Man sieht schon, dass wir teilweise ganz gut dran waren. Und diese Kommunikation zwischen den Fahrern ist wirklich sehr wichtig, weil wenn dann irgendwo was gesehen wird, ja, da schießen da alle hin. Ich hatte auch so die Idee, naja, weiß man das nicht, dass wenn man da jeden Tag fährt, wo ungefähr die Tiere sind, das sind schon richtige Weiten und diese Tiere wandern da einfach durch. Also das ist jetzt nicht ein Park, das ihr euch vorstellt, so ein Zoo. Und okay, wenn der Panther nicht links ist, dann ist er im rechts irgendwo, wo soll er sonst hin? Sondern da wandern Tiere einfach durch und ganz Afrika ist ziemlich groß, auch das Land. Und die halten sich dann nicht unbedingt an Grenzen. Also das war wirklich schwer zu sehen, dann tun die Fahrer so Fährten lesen. Also jetzt, ich meine, sie sind schon an die Straßen gebunden, deswegen sei jetzt mal dahingestellt, aber sie erzählen dir irgendwas, machen eine Show, das ist schon in Ordnung. Das Coolste war da auf jeden Fall, dass wir wirklich eine Löwenfamilie gesehen haben oder zumindest die drei Kinder, die spielen. Ja, und das war schon hilarious. Also das waren wirklich so, bei einem Riesenbaum mit Gebüsch herum waren da drei so Löwenjungen. Und dann haben sich die Jeeps rundherum aufgestellt. Man hat nicht so viel gesehen. Wir waren hinten positioniert. Und genau dort wurden diese drei dann eben neugierig und haben so rausgeguckt und haben sich immer näher und näher getraut. Und da hat man wirklich gemerkt, okay, die sind super neugierig. Die wollen wissen, was ist da los. Wissen aber, da dürfen sie nicht. Also, aber die Mama war wahrscheinlich gerade jagen. Die war eben gerade nicht da. Oder, nicht halt, Spaziergang. Und die haben wirklich eine lange Zeit da so rumgespielt, sind immer näher zu uns ran, sind wieder weg, wieder näher und haben sich insgesamt immer mehr und mehr an diese Dutzend Autos rangetraut, bis plötzlich die Mutter kam. Und dann hat man schon gemerkt, so alle Guides hier, alle Fahrer von diesen Jeeps waren dann schon ein bisschen unrund, bisschen uncool. Und dann kam die Mutter eben extrem nah zu uns ran. Also bei uns war sie wirklich so einen Meter entfernt, also konntest runtergreifen. Und ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Ja, nur wir waren in diesem Auto drin, das jetzt keine Absicherung hatte, nur wir konnten auch nicht weg, hinten raus, dann bis beim nächsten Löwen. Also steigst du ja nicht aus. Und die ging einfach auf diese Autos zu, an der Front, an uns vorbei und hat sich dann meiner Meinung nach super intelligent so mitten auf so eine Fläche hingesetzt und so mehr oder minder gepostet. Ja? Also für mich wirkte das so, okay, die weiß, ihre Jungen sind da, die hat sie sofort zurückgeholt, die Jungen sind sofort wieder verschwunden und sie hat einfach diese Masse abgelenkt. Also die dürfte das gewohnt gewesen sein und hat da einfach in der Mitte gepostet, bis den Leuten dann irgendwann langweilig war, weil da einfach ein Löwe da liegt. Viel hat sie ja nicht gemacht. Und dann die Autos einer nach dem anderen eben weggefahren sind. Also, das war eine coole Sache. Ein Löwen so nah, ja, wer es will, ist schon cool. Und hier haben wir auf jeden Fall die meisten Tiere gesehen. Also dieser Chobe-Nationalpark mit diesem Löwen war ein absolutes Highlight und die vielen Tiere, die dort waren, vor allem dann sowieso im Fluss, das konnten wir auf dieser Tour nicht toppen. So, wir machen jetzt einen Sprung und so weiter zu den Victoria-Fällen, wo in unserer Beschreibung stand, das ist ein kurzer Trip darauf. Bei den Straßen mit den Fahrzeugen war es ein längerer Trip. Aber die Victoria-Fälle waren ein absolutes Highlight. Ja, wenn ihr die Strecken dazwischen jetzt ignoriert, waren die richtig, richtig cool. Es gibt bei den Victoria-Fällen eine Brücke, die führt rüber nach Simbabwe. Und da darfst du nicht rüber, ohne dass du vorher, wenn du in Botswana einreist, musst du schon Bescheid sagen, du willst nach Simbabwe und musst dort schon Sachen ausfüllen und Geld bezahlen und dann kannst du an der Brücke wieder zu der Grenzkontrolle gehen, dann musst du dort alles angeben, dann kannst du über die Brücke gehen und drüben wieder runter. Ja? Wenn ihr das dort macht, ist eine wichtige Info, weil dann könnt ihr das euch alles ersparen oder nicht. Dort drüben siehst du die Victoria-Fälle aus einer anderen Perspektive. Die coole Seite ist auf jeden Fall in Botswana. Ja, da könnt ihr in den Park rein, dann könnt ihr euch alles ansehen, was mit den Victoria-Fällen zu tun hat. Und ihr seht drüber und da drüben gibt es eben auch einen Weg, wo man dann zum Ende der Victoria-Fälle sieht, kann man so sagen. Oder Anfang, je nachdem, wie man sehen will. Aber es fällt so ab, so ein bisschen das Ende. Da ist schon auch was, also wenn ihr alles sehen wollt und genug Zeit habt, dann sagt, ja, okay, ich gehe da ganz rüber. Aber ansonsten dürfte es da ein Dorf geben, die waren jetzt alle nicht so spannend und sonst ist da eben nicht so viel. Das heißt, habe ich nur weniger Zeit oder will das einfach nicht, könnt ihr euch das sparen, dann könnt ihr schon bei der Einreise in Botswana sagen, nee, brauche ich nicht. Und dann gibt es eben diese Brücke, wo man darüber geht. Die hat jetzt nicht direkt was mit den Fällen zu tun. Von dieser Brücke aus könnt ihr einen Teil der Victoria-Fälle aus der Ferne sehen. Ja, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht in diesen Park rein, wo man extra Geld zahlen muss, dann könnt ihr dort kostenfrei hin, weil die Grenze dürft ihr überschreiten. Dann überschreitet ihr die Grenze von Namibia in No Man's Land. Das ist auch der Fluss von den Victoria-Fällen, der dann fließt. Und dort könnt ihr schon die Victoria-Fälle sehen, wenn ihr wenig Zeit habt, es geht euch nur um das, da geht man so von diesem Park weg, 20 Minuten würde ich sagen, zur Brücke, 15 Minuten, ja, an der Grenze war nicht viel los und ihr dürft bis zum Ende gehen. Auf dieser Brücke gibt es dann viele Highlights, so alles, was ihr mit Adrenalin machen wollt. Das ist dieses Bridge, wir haben gemacht Bridge Sliding, Bungee Jumping gibt es, wir haben Bridge Swinging gemacht. Das heißt, der Unterschied beim Bungee Jumping ist, du springst gerade runter und du lässt dich runterfallen, also Kopf über, und wirst dann wieder hoch, also bounced wieder hoch. Und beim Bridge Swinging machst du einfach Schritt und fällst trotzdem gerade runter, also du wirst nicht schräg losgelassen, sondern fliegst genauso runter, bounce dann unten und dann fängst du an, hin und her zu schwingen, ja, und dann ziehen sie dich wieder sehr, sehr holprig hoch. Das Hochziehen war schlimmer als das Runterspringen. Und dort könnt ihr eben so viele Adrenalin-Sachen machen. Ihr könnt das Ganze buchen in den Hotels, die dort rundherum sind. Ihr könnt das vor Ort buchen. Soweit ich weiß, kann man das auch, aber da haben wir eben nicht so genaue Infos bekommen. Wir haben das alles über das Hotel gebucht. Also wenn ihr in den Viktoriafällen seid, könnt ihr einfach viel buchen. Die Hubschrauberflüge waren exorbitant teuer. 200 irgendwas Dollar für 15 Minuten. Ja, das ist schon wirklich hart. Wir haben das dann draußen gefunden, wo es dann nur 150 gekostet hat. Bei diesen Bridge-Aktivitäten sind die alle an diese Brücke gebunden, an diese eine Firma. Also das ist nicht eine andere Helikopterfirma, sondern das ist wirklich nur diese eine Firma. Es kann schon sein, dass im Hotel teurer ist als woanders, aber auf jeden Fall seid ihr an das gebunden. Ihr könnt es dann auch noch von den Viktoriafällen. Wenn ihr einmal ganz durchgeht, am Ende gibt es dann auch noch so Action-Sachen, wo ihr dann runterklettern könnt, in diese, also zu den Viktoriafällen unten zum Wasser hin, wo schon der Fluss ist. Dann gibt es dort noch so einen Pool, wo man direkt dann runter blicken kann in diese Fälle rein. Also das ist dann so, dass ihr einfach ganz oben bei diesen Fällen seid und der ist dann eben voll Wasser und an der Kante wird man dann direkt runterfliegen zu den, also über den Fällen runter dann ins Wasser. Der war aber bei uns überflutet, also wenn das Wasser dort zu hoch ist, dann schwappt das einfach über, dann kannst du nicht rein. Das hat dann immer was damit zu tun, wie lange hat es vorher geregnet, wie viel Wasser ist gerade. Ihr habt dort einfach massig an Aktivitäten und ihr könnt viel übers Hotel buchen, es wird im Hotel immer billiger sein. Wenn ihr rausgeht, habt ihr viele Möglichkeiten in der Nähe der Viktoriafälle eben auch Dinge zu buchen. Also wenn ihr Zeit habt, schaut euch das an, ja, oder ihr könnt sich im Internet auch Informationen darüber finden. Auf die Brücke könnt ihr gehen, wenn ihr diese ganzen Aktivitäten wirklich mit runterspringen, mit Adrenalin machen wollt. Flugzeug und so könnt ihr heraus schon buchen und dann habt ihr eben den Platz, wo ihr dann reingehen könnt in diesen ganzen Park und dann gibt es, glaube ich, so 10, 15 Stellen, wo ihr euch eben die Viktoriafälle ansehen könnt. Es hat dann bei uns auch, war das Wetter nicht ideal, aber ihr werdet dort fetznass. Also bitte nehmt euch was mit, einen Regenschutz oder so, passt auf eure Kamera auf. Am Anfang geht das noch relativ gut. Je weiter ihr reingeht, desto ärger wird das. Das kommt natürlich darauf an, wo kommt der Wind her und wie ist gerade das Wetter. Bei uns war es dann wirklich so, dass du echt komplett nass warst. Wir hatten Regenschutz dabei, das war kein Problem. Aber mit Handy oder so, da machst du 3 Bilder und dann ist alles komplett nass. Also das ging nicht so wirklich. Ansonsten ist das super beeindruckend, also Viktoriafälle sollte man sich auf jeden Fall geben. Ihr habt oben so eine Hochebene, da fließen gewaltige Wassermassen vor und dann habt ihr einfach eine riesen Line, wo diese Wassermassen in unterschiedlichen Wasserfällen nach unten fallen und dann alle in den Fluss rein und dann seid ihr eben wirklich an dieser Grenze, in diesem No Man's Land. Also das ist dann der Sambesi und solltet ihr reinfliegen, ja, dann könnt ihr sagen, okay, passt, dann schwimme ich einfach bis zum Ende. Das Wasser ist super warm, dazu noch später, weil wir waren bei dem Ganzen dann Rafting, also in diesem Sambesi und das war richtig, richtig cool. Bei den Viktoriafällen in dieser Gegend könnt ihr einfach unfassbar viel machen. Rafting erzähle ich euch das nächste Mal. Liebe Kreativskeptiker, Segel mal straff halten und auf zum Horizont. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.